hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Nach dem letzten Podcast. Mindestens. Herzlich willkommen. Und die Ingeborg ist wieder da. Anmerkung. Und dafür hast du auch eine spezielle. Hallo, hier ist Toni, euer Radio-DJ von Southampton, New York. Und ich freue mich ganz herzlich. Ich freue mich ganz herzlich, hier bei euch zu sein. Als nächstes hört ihr natürlich den mega Superhit von Hathaway, What is Love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Leider singen die Frauen das Ganze Ingeborg hier rein. Ingeborg, sie buchen unter www.ingeborg.lu.de. Nein, buch mich, du Sau. Buch mich, du Sau TV. Yeah. Aber wir haben nicht nur hier Ingeborg und Toni, sondern auch Jacqueline auch. Jacqueline ist auch dabei. Woo! Ja, das ist hier die alte, ne? Ich will dich billig, 50 Euro die Nacht sind genug. 20 Euro sind genug. Entschuldigung, der Preis ist gerade gesunken. Biene gehen. MyHammer.de, ich biete 19. MyHammer. Hier, Chantal bietet 19. Was ist das für ein Schweinkram, MyHammer? Quatsch. Wollen Sie wissen, was ist MyHammer? Rufen Sie an unter 01809 883 883 666666. Danke schön. Wir schweifen ein bisschen ab. Du hast keine Ahnung vom Podcasting, höre ich gerade. Podcasten. Ich habe auch keine Ahnung von dem Podcasten. Ich war früher einfach nur mal bei RTL Radio. Und hab dort ein Martinslied vorgesungen, während Tommy Orner eine Radioshow bei RTL moderiert hat. Der war nur bei Kabel 1, hör doch auf. Nein, der war bei RTL früher. Im Studio Düsseldorf-Oberkassel war Tommy Orner. Jetzt kommt's, er kommt aus dem Oberkassel. Weißt du, so einer ist ein Oberkassel. So, Freunde! Ruhe mal hier, ja? Ruhe im Puff. Genau. Als ihn Rat nicht abstrampeln musste, war Monsieur in Oberkassel im Radio. Ja, da war nämlich St. Martins Umzug und wir sind im Radio. Und mein bester Buddy damals, Wolfgang. Immer zuerst. Ja, aber das ist egal. Wir sind auf Oberkassel. Ja, Oberkassel. Sehr schön ist, das Ding ist voll im Ausschlag, auch komplett. Ja, wir waren halt in Oberkassel, hä? Und in Oberkassel war es halt... Gibt es da Cupcake? Nein, gibt kein Cupcake. Oder zumindest gab früher nichts Cupcake. Wir hatten früher Mohrrüben. Nur Mohrrüben. Und meine Mutter ist im Froschloch aufgewachsen. Das hieß wirklich so. Die Eltern unter uns werden sich noch erinnern. Nein, ich nicht. Noch älter. Nein, es begab sich... Entschuldigung, dass ich gerülpst habe, aber... Zu einer Zeit, als eine Zählung stattfand. Ja. Ich war damals so 9 und da sind wir halt zum RTL Radio gegangen, auf dem Kaiser Wilhelm oder Friedrich, keine Ahnung, einer von den beiden Ringen. Der war auch dabei. Es war noch zu Kaisers Zeiten, also kannst du dir vorstellen, wie alt Toni ist. Ja, und dann haben wir halt da vorgesprochen und wollten eigentlich nur Aufkleber haben. Und sie hat gesagt, sie wäre Jungfrau. Und dann haben sie gesagt, ja, Aufkleber könnt ihr haben, aber geht. Und dann sind wir gegangen und kurz darauf lief Tommy Orner Tim Thaler himself. Der junge Mann, der das Lächeln verloren hatte, der lief im Draußen. Lachen verkauft, hallo, Lächeln verloren. Verloren, es gibt keine Kinderversion. Ja, ja, der lief hinter uns her und sagte zu uns, Kommt noch mal zurück. Ja, komm. Wir gehen gleich. Wir haben Süßigkeiten. Wir haben Wodka. Ja, kommt zurück. Ihr geht live on stage. On air heißt das beim Radio. On air. Du hast keine Ahnung. Er hat euch nur verarscht. Es ist aber auch Jahre her. Also ja. Insofern. Hat er entschließend, war der nett zu dir? Der war total nett. Der hat seinen Pillemann rausgeholt. Nein. Oh Gott. Nein. Das darf man, glaube ich, nicht sagen. Tommy Orner hat nicht seinen Pillemann rausgeholt. Das möchte ich hier nochmal betonen. Was lacht ihr so? Du hättest den ersten Podcast hören müssen. Ja. Hattest du Striemen im Gesicht? Ja. Nein, ich hatte keine Striemen im Gesicht von Pillemann, von Tommy Orner. Und dann haben wir gesungen, lustige Lieder. Das kann ich aber nochmal weiterreichen. Das habe ich noch auf Kassette. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Wie wir gesungen haben im Studio. Und wir durften uns dafür 3 LPs aussuchen. Was habt ihr gesungen? Sing mal vor. Weiß ich jetzt nicht mehr. Das müsste ich auf der Kassette nachhören. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Viva España. Es war St. Martin, ihr Deppen. So fast genau. Kann man doch auch bei Spanien ja. singen. Ich war 17 und sie 31 und es war Sommer. Nee, es war ja November. Ich war 9 und er war 36, es war St. Martin. Entschuldige mal, bitte. Wir reden hier davon, dass ich 9 war. Ja. Und ich war 60 und sie 93. Auch das nicht. Aber die Bilder, die sind schön. Ja, in deinem Kopf. Das ist alles in deinem Kopf. Das soll man doch gar nicht. Was? Was? In your face? Ja. Ja, der Handy-Recorder hier. Bitte was? Du musst das vergessen. Du musst das vergessen. Aber da steht Handy-Recorder. Ja, du musst das vergessen, dass das da ist. Ja, dann lass mal Unterhaltung einfach. Let it flow. Entspann dich, du schrei nicht so. Ja, ich entspanne mich. Ja. Oh nein. Aber nicht den Daumen, bitte. Ja. Oh nee. Riechst du das auch? Löst sich hier gerade der Lack vom Tisch? Oder ist vielleicht riechen sie es schon. Oh nee. Entschuldige mal, Schnurzel. Aber... Wir schmecken das kannst du schön an dir abfischen. Wir schmecken es sogar. Das ist lecker, lecker, lecker. Das ist Liebe, das ist Liebe. Ja. Ja. Das ist schön. Im letzten Podcast haben wir über die Erotik erforscht und jetzt sind wir gerade bei Ekeligkeit. Ne? Und Liebe. Und Liebe. Ekeligkeit und Liebe ist eins. Ekeligkeit und Liebe, was für ein perfekter Und Olga hier ja, hat die Striemen im Gesicht und natürlich noch das die ist Reifen. Auch Liebe. Olle, das Govna. Olle Govna hat nicht das nur Striemen im Gesicht, aber. Das ist Liebe. Ist auch eine Form von Liebe. Ja. Und gib mal Krautsalat drüber. Ein Krautsalat für Olle Goffner. Ja, richtig. Weil Liebe geht. Sie möchte essen mit zusammen mit weißer Sahnesoße. Sie hat ihn gesiegt. Ja, habe ich. Ganz witzig. Ja, das ist witzig. Ich muss noch erzählen. Erzähle ich das dritte Mal. Aber nicht wirklich. Ja, das ist Howard Carpenter. Hallo? Das ist meine perfekte Howard Carpenter-Imitation. Kann ich auch. Das ist keine perfekte Howard Carpenter-Imitation, weil, because you can't speak like Howard Carpenter. Doch, er muss natürlich ein bisschen den Düsseldorfer Akzent haben. Wo war er in Deutschland? Nee, er war in Unna, glaube ich. Ja. Unna! Unna! Ja, mein Ursprungsort war Unna. Ich meine, du kommst aus Unna? Ja, ich komme aus Unna. Also, sie hatte ihr erstes... Unna. Wie kam denn noch aus Ostsonne? Entschuldige, Schatz, aber hier ist gerade gefallen, ganz viel Essen aus dem Mund. Wie kannst du dich ekeln? Darf ich rausholen, aus da, wo hingefallen ist? Wie kannst du dich ekeln von ihm, wenn du ihn anspuckst? Meine Güte, das ist schon ekelig. Verbleiben ist gut. Ist gut gegen Grapes und Baby, so. Baby, yeah. Sag mal, wie viel Essen schmuggelst du in deine BH abends mit nach Hause? Es reicht für die ganze Woche. Richtig. 5 Melones! Brust gar nicht so groß. Ja, ja. Brot, Hummus, Nudelsalat, Krautsalat, Paprika! Paprika! Paprika! Hatte die mir auch mal einen Hit? Paprika! Ah, das ist lustig! Ja, wo waren wir bei Una? Also, Howard Carpenter hat auch ganz komische Postkartenadressen, weil der ZDF-Hitparade. Da waren auch irgendwie so Scheiß dabei. Meine Damen und Herren, bitte auf der 3, bitte. ZDF, das ist die nicht alle auf Hitparade. Nicht alle auf meine Damen und Herren, auf der Nummer 3, bitte nicht wieder wählen. Dieses Mal ihr Howard, ihr Carpendale in ihrem ZDF. Zum dritten Mal dabei nicht wieder anrufen. Am Ton dauert. Entschuldigung. Der Dieter, der Thomas. Der Heck. Wie heißt der eigentlich? Der Dieter, der Thomas, der Heck. Eigentlich heißt er Heckscher. Heckscher. Autoverkäufer. Ja, Heckscher. Olle Goffner Heckscher. Ja. Du hast schon so, wenn du an deiner Bierpulle nuckelst, das hast du schon was von so einem Kleinkind, das irgendwie, weißt du, noch so ein bisschen... Flaschenkind. Ja. Da sind die Pampers gar nicht so verkehrt. Nein. Ne? Aber warten wir mal ab, bis ich an Sinas Brüsten nuckel. Nein! Ew. Und danach habe ich noch mehr was von Kleinkind. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Oh Mann, warum immer ich? Auf der Arbeit auch. Immer ich. Ey, du hast angefangen. So groß sind die gar nicht. Stimmt. So groß sind die. Wir was ist das? Wir werden zu dem Podcast, werden wir auch ein Bier machen. Machen wir einen Vielcast. Ein Vielcast mit ganz viel Karsten und Brüsten. Ja, Brüsten! Was habe ich mir hier erwartet von Leben? Weißt du? Brüste. Also wird es dann ein Pottbrust? Pott? Breastcast. Breastcast, ja. Also ganz ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, ich glaube ja, dass was das Sina in der Bluse hat, ist so ein E bis F. Was? Ja, vielleicht auch nur ein C bis D, aber... Du kannst aber nicht buchstabieren. Du ja, kannst nicht dann buchstabieren. Ist... ich würde ja auch Z sagen, aber... Dann Luder zieht ja nicht die Bluse aus. Die Brust aus, ja. Das ist eigentlich Doppel A. Was das ist? Ja. Ist es wie bei Excel? Geht's einfach mal weiter? Was ist ja, das? Ja, A, B, A, C, A, D, A, Z. Ja, A, D. Ade. Was ist eigentlich dieses Scheinwerfer und wenn sie Bluse aufmacht, macht das ein Ding gut? Auf Kniehöhe. Ja. Das ist gottesfürchtige Brüste. Wird das in Volumen gemessen? Wenn du hinten einen aufmachst, fallen vorne zwei auf die Knie. Muss man das in Messbecher reinstecken? Wird das in Volumen gemessen oder in Reichweite? Sina, erzähl doch mal. Sorry, so weit ist es bei mir noch nicht. Nee, ist E bis F. Ne? Nein! Ach Mann, müssen wir jetzt uns über meine Brüste unterhalten? Wir brauchen Wahrsagerin, das liegt Brüste auf Tisch. Ja. Ja, ich kann nicht legen. Toni, was ist mit dir? Du kannst legen. Ich kann nicht legen, aber ich würde trinken, weil ich habe Durst auf Milch. Wo ist Gabi? Gabi ist zu Hause in München. Gabi könnte aber legen Brust auf Tisch. Nein, Gabi kann legen Arsch auf dich. Nein, ist ekelig. Nein, aber Arsch ist viel größer als Brust bei Gabi. Können wir ändern. Ja? Ja. Ja, mit Melone. Ja, Sina, zeig Melone. Nein! Ist nur klein. Zeig die Melone. Weil hier brennt was. Was ist das? Honigmelone? Wassermelone? Gallia. Gallia-Melone! Gallia! Ja, früher war ein Dingsbums, ne? Ja, ganz viele Gallias. Puh. Was ist hier mit Frau Endpunkt? Ja, gescheit nie. Du hier verloren. Ist vor lauter Nageligkeit. Nail it, baby, nail it. Nail it. Nicht. Es tut weh. Nur Klopfer dabei, weil die Fliege da nicht runtergehen würde. Ja, Fliegen gehen nicht runter. Entspann dich, trink dein Bier, erzähl was Schönes. Was ist das denn? Oder lass es sein. Ökotest, sehr gut. Krombacher, Gesamturteil, sehr gut. Ausgabe 08/2009. Ah, darf man nicht sagen. Krümbecher. Mit Felsspillwasser gebraut. Zutaten: Wasser, Gerste, Malz, Hopfenextrakt gebraut nach deutschem Reinheitsgebot. Originalbrauerei Abfüllung. Sehr schön. Freunde, ja. Danke. Dankeschön. Pause. Ist aber schon seit 2 Jahren abgelaufen. Warum gibst du mir so altes Bier? Was? Nein, lass es auf. Da kannst du sehen. 2015? Ja. Heute ist nicht 2015. Wir sind hier nicht bei Back to the Future Teil 2, ne? Ich bin zurück in die Vergangenheit. Phantomlied. Ich bin keine 25, das kann nicht sein. Aber du hast mein leeres Glas in der Hand und ich habe noch kein neues. Aber Back to the Future hatte doch irgendein 2015 oder 2025? Nee, 2015. 2015 gab es jetzt bald. Kommt erst noch. Ja, nächstes Jahr. Ja, wir haben 2014, da kommt als nächstes 2015. Jetzt, wo du sagst, ja, da muss die Hammerbox kommen. Ich orientiere mich ja nur noch an die Haltbarkeitsdate von der Bierflasche. Ja, die hast du bei damals beim Start. Was ist Becken. Das Problem, ist, du hast keine Brüste. Ja. Sina. Frank. Na, du hast Toni. Brüste, willst du Freude, was dazu sagen? Freude, Freude. Ja, der hat die ganze Zeit schon meinen Namen gesagt. Ingeborsch. Ingeborg, du hast Brüste. Ja, du auch. Und? Meine sind aber kleiner als deine. Aber mindestens genauso schön. Ja, aber deine sind wenigstens haarig. Ja. Das sind haarige Brüste. Ja, du hast drei Haare auf der Brust, du bist ein Bär. Sie hören sie jeden Tag, doch sie werden halt nicht mehr. Sie können sie buchen unter www.haareaufderbrust.de. Ja, so kann man hier den Toni buchen. Ja. Den Toni nicht, aber die Ingeborg. Die Ingeborg, die hier. Ruf mich, du Sau. Es gibt den Toni noch, ne? Wen? Den Toni. Wie heißt der? Den Toni Maroney. Toni Maroney. Toni Maroney. Also, hattet ihr ein Bütchen? Nein, Toni Maroney ist jetzt mit der Claudia zusammen. Und die mit Claudia, der Melanie. Melanie heißt sie, ne? Melanie von hier. Die Claudia. Ja, die Melanie war vorher mit dem Schäfer Heinrich. Entschuldigung mal bitte, darf ich bitte kurz erzählen? Als nein. Dann halt nicht. Nein, darfst du nicht erzählen. Sei einfach ruhig. Ich esse halt dann jetzt wieder Krautsalat, der mir aus dem Mund fällt. Ja. In das Dekolleté. In your face. Soll ich nochmal rausholen? Soll ich mal sauber machen? Du wolltest was. Entschuldigung, Ingeborg hat leider Krautsalat in ihrem Dekolleté. Habt ihr nicht? Ich würde das gerne beheben, aber sie lässt mich leider nicht. Da ist kein Krautsalat. Das Problem ist, dass der Toni nicht versteht, dass das Mikro nicht da ist. Dann laden wir einmal drei Leute zum Podcast ein und die labern der ganze Gerät voll. Ja, ich muss mal gucken. Es schlägt voll aus, komplett. Vor allen Dingen, jetzt bist du da, wo eben hinten war und wir sind da, wo vorne war und so weiter. Ja. Das ist mir egal. Drüber, drunter und durch. Liebe Hörer, Liebe Hörer, um sie nicht zu verwirren, drehen Sie die Kopfhörer einfach von links nach rechts. Freunde. So, dass sie, Freunde? Freunde. Achso, liebe Freunde. Ich rülpse jetzt nicht nochmal, aber drehen Sie lieber die Telefon. Das sind unsere Freunde und nicht unsere Hörer. Das sind Radfahrer, die sind gerade umgekippt. Die mussten gleich animieren. Entschuldigung. Es war zu steigen. Es war kein Bus, der neben ihn gebremst hat, sondern ich war's. Und da fällt mir der Schnäuzer von der Schnauze. Und es ist keine Gehirnerschütterung, wir haben nur die Seiten gewechselt. Wir sind das ganz ist. Fix um den Tisch herum. Gollum, mein Schatz. Ich bin etwas verschnupft, Entschuldigung. Elende Hobbitze. Ich hab eher ein anderes Problem. Welches? Heinz. Ich hab kein Bier mehr. Du hast kein Bier mehr. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Sie können sie buchen unter www.buchmich.de. Nein, ich buch mich, du Sau. Buchmich.sau.tv.de. Nett, komm. Ach, buch mich, du Sau. Da kommt nochmal so ein. Ich darf die Marke nicht sagen, aber Krönbecher. Krönbecher präsentiert ja auch immer die Formel 1 auf RTL. Nein, dürfen wir auch nicht sagen. RTL dürfen wir auch nicht sagen. LTR, ja. Machst du Kühlschrank zu? Ja, machen Sie bitte den Kühlschrank zu. Mach den Kühlschrank zu. Ich hab leer. Hast du leer Wodka? Haben wir Wodka? Wodka haben wir. Hol mir mal eine Flasche Bier. Bier, sonst streike ich hier rum. Dann schreibe ich nicht weiter. Omas. Ordentlichen Schluck. Omas Rumkopf. Oh, es klingelt am Telefon. Klingelingeling. Ist Hotline. Soll ich rangehen und sagen? Nein, aber Melodie ist so schön. Melodie. Wahrscheinlich Verwandtschaft. Wenn wir uns ruhig verhalten, denken sie, wir sind nicht da. Alle schnell unter den Tisch. Nein, du gehst nicht dran. Definitiv nicht. Danke schön. Und wieder eins live. Herzlich willkommen beim Gewinnspiel. Lose. Gewinne. Sie Sie können jetzt 50 Paletten Senf gewinnen. Und was ist, jetzt, ist wenn Frau A. N. Nein, war M.A.M.A. Ah, okay. M.A.M.A. Mama, du musst doch nicht um deinen Jungen weinen. Sie können sie buchen unter www.buchmichdusau.net.tv. Du Sau TV. Gib mal Ginger Ale wieder. Ginger Ale. Ginger Ale. Und Wodka, Wodka, Wodka. Wodka. Wodka. Wodka. Wodka. Nein. Hey. Gut. Warum ist das ein Kerl? Las Vegas Shotglas? Das ist original Wein in Boot in Las Vegas. Original Shot. Größtes Giftshop aller Zeiten. Hast du noch vielleicht Würfel von Eis? Ja, haben wir auch. Ja. Oh, Baby, du was bist ist so mit Eis? Was hat er heute nicht gekriegt? Medikament? Oder Penis? Penis? Hat er heute nicht gekriegt? Penismedikament? Nein. Ich war im Keller, ich musste Fahrräder aufhängen. Und Penis. Hier, ich mache. Ich kann auch damit. Du machst? Warum ist eigentlich, meine Frage, warum ist Maria Himmelfeiertag in Bayern? Warum nicht? Weil Maria da zu Himmel fährt. Warum dürfen Frauen in Himmel? Warum nur in Bayern? Warum pass auf. Wander? Du kennst Druck, welches ist in Hodensack? Nein. Nein, kann ich keinen Hodensack. Genau, weil ich nicht Hodensack. Carsten, tut mir leid, sie kennt nicht. Carsten kennt auch nicht, weil er kriegt regelmäßig. Ja. Es macht Flutsch und Blutsch und schon ist man im Himmel. Wie bei Eiswürfeln so. Und Patsch und Striemen im Gesicht. Ja. Bevor ich habe Druck in Hodensack. Er trinkt Moskau Mule. Sieht so leidig aus. Ein. Der hat nie Druck in Hodensack. So weit, Druck? So weit kommt's nicht. Nein. Du hilfst, ja? Sexualisiert sind wir unheimlich da. Olga, du hilfst, ja? Olga Gottner. Immer diese Entschuldigung, Namen. Würdest du bitte meine Penis aus dem Mund nehmen, bevor du redest? Du bist auch teuflisch. Entschuldigung, passiert mir immer wieder. Penisse fliegen wieder so tief. Nein, ich kann nichts machen. Wir beim letzten Podcast vor ungefähr zwei Stunden. Nein, zwei Wochen. Zwei Wochen, oder was haben wir besprochen? Ich habe ich das letzte. Ich wollte mal husten im Podcast. Kannst du einen fahren lassen im Podcast, falls es nicht von Bedeutung ist. Nein. Aber riecht es im Internet auch? Ja. Hatte ich ganz gute, wirklich ganz gute Reportage auf Pups. RTL2 gesehen. So. Also RTL2 sind ja alle. Du hast eine gute Reportage auf RTL2 gesehen? Ja. Das ist sehr, sehr selten. Wir freuen uns. Ja, das weiß er ja nicht. Und sowas. Was? Unsere Freunde. Aber wir verbinden uns letzter Podcast, aber nicht eine Eigenproduktion und das war deswegen war gut. Eigenproduktion kam danach oder was war irgendwie so der Mann von der sexy Cora wollte jetzt hör zu, ist interessant, geht um sag gleich sexy Cora. Das war die Reportage danach. Da ging es darum, dass der Mann von sexy Cora ihr Erbe würdevoll verwalten wollte, indem er weiterhin ihre DVDs verkauft, denn das wäre in ihrem Sinne gewesen. Ja. Das klingt total ehrlich und total fürvoll und finde ich total. Ja, aber diese Paul, lieber Freund, ich finde das. Diese Reportage, die ich geguckt habe, der war ganz lustig. Es waren verschiedene Gruppen in diese Reportage. Es waren Pornosternchen. Ja. Es war ein polnischer Darsteller. Ja. Und es waren junge Menschen von heute, ein junger Mann. Der heute aufwächst. Also meine lieben Damen und Herren, wenn Sie das geknackt im Hintergrund hören, das war eine Kollegin, die gerade ihre extremen Blähungen. Entschuldigung. Aufgrund der Blähungen sind einige Küchengeräte umgefallen. Aber nur die kleinen: Herd, Kühlschrank, Backofen. Die üblichen Kleinigkeiten. Was? und Sinas Melons. Ingeborg. Ach so. Und Ingeborgs Melons fliegen auch hier durchs Universum. Scheiße, nee. Entschuldigung, Ingeborg. Geht's wieder? Scheiße, Ingeborg. Bosch. Bosch. Bosch. Ingeborg. Ingeborg, geht's wieder gut? Ihre beiden Hechte sind nur bis zum Kinn gekommen. Ich wollte Ihnen nur erzählen, was der Witz ist. Oder so. Hatte ja. Ich diese Dokumentation. Es war Bonnestädtchen, es war ein Mitdarsteller, ist egal. Aber es war ein Junge, der aufgewachsen ist in heutige Zeit, das heißt Sexualität, lernt er kennen durch Pornos erste Mal. Und es waren junge Damen, die wissen, Jungen heutzutage wachsen auf mit Internet-Pornos und keine Ahnung was und erzählen, wie das dann funktioniert. Ah ja. Und das Witzige ist, es funktioniert natürlich überhaupt nicht und sowas, weil diese Mädels haben dann erzählt, oder sie wären dann mit jungen Männern zusammen, die dieses, was sie in Pornos gesehen haben, durchspielen. Vorne rein, hinten rein und sowas, dreht die Frau um und dann mit Penis durch Gesicht, patsch, patsch, patsch, patsch, deswegen am Anfang immer patsch, patsch, patsch. Das heißt aber, und sie da gibt es ein Wort für. Porno. Ja. Porno. Hier brennt was, ne? Nee, immer noch nicht. Mit Penis durchs Gesicht, das heißt, da gibt's ein Wort. Heißt. Penis durchs Gesicht 200. Ding, ding, ding! Ja, nee, da gibt's aber wirklich so hier. Fachtermini. Ja. Aber ist schwierig, das darfst du eigentlich nicht sagen, weil dann outest du dich ja, dass du dich auskennst. Ja. Mit Fachtermini. Sie ist raus. Jetzt kannst du es sagen. Wie heißt es? Eben. Lass es raus. Ja. Wir bitte nicht. Ihr Slap irgendwas. Keine Ahnung. Aber das ist, die Alte ist weg. Das ist das, wie ich auch höre. Ja. Willkommen zu unserem schönen Podcast. Die Alte Spaßbremse ist weg. Ja. Die trinkt schon den ganzen Abend keinen Alkohol. Und da muss man einfach und mal... Und frisst nur hier das, was sagt sie der Mann, der noch vor gar nicht allzu langer Zeit... Jeder Pfann getrunken hat, ja. Weil er Auto fahren wollte. Wo ist denn der Pfann? Wo ist das Pfann? Wo ist denn der Pfann? Ja. Entschuldigung mal bitte, ich war auf Krücken und habe mir den Alkohol hinter die Binde gekippt, als gäbe ich einen Morgen, ja. Ja, hallo, wie sehe ich denn aus? Ich war die ganze Woche über krank geschrieben wegen Rücken. Da brauche ich keine Krücken, ich habe Rücken. Ingeborg. Ja. Toni. Ja. Ingeborg. Toni. Ingeborg. Toni. Ja. So, ich hab. Wissen Sie, ich hab einen Rücken. Das ist. Spaß, ich kann. Ich möchte das nicht. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Die Ingeborg erzählt hier immer so eine richtige Geschichte. Gisela. Hör sie mal auf, ihr Wasser einzuschicken. Hallo, Ingeborg. Kannst du Flasche behalten? Hallo. Okay. Hallo. Tschüss. Dobby ist frei. Dobby hat einen Socken bekommen. Ja, Dobby hat einen Socken bekommen. Aber endlich bin ich sie los, weißt du? Schätze mal. Ja, nee, aber dann ist hier. Hummus. Jetzt ist sie Hummus. Was muss der? Hummus. Was Hummus schön. Normal und Hummus pikant. Pikant. Ja, ist gut. Ja, du musst jetzt nicht. Das ist doch jetzt. Also bitte. Das ist doch ekelhaft. Ja, wirklich. Das ist bald dein Reich. Ja, weiß ich, Schätzelein. Also hier, da kann sie ihr Teller spülen. Maggi-Tütensuppen aufbereiten. Also, alles in deinem Reich. Ja, scheiße. Was redet der? Warum redet der so komisch? Weil er komisch ist. Achso, ja. Denk, das Gerät ist nicht da. Das Gerät ist nicht verstehst da. Verstehst du das nicht? Der Gerät. Das Ding ist nicht da. Der Gerät. Ingeborg, was hast du denn da? Oh, was ist das? Das ist Mini-Penisse? Mit Mini-Hoden. Ja, lecker. Pass mal auf, das machen wir jetzt mal. Nee, ich will halt nicht da sehen, dass du das isst. Da kannst du nicht mal mit der Nadel rein, ne? Ingeborg, du hast Penisabdrücke im Gesicht. Ich will es ja nicht so laut sagen, aber das sieht ekelig aus. Freunde, so nicht. Ja, so nicht. Ingeborg macht ein Foto, damit Sie das morgen auch sehen können auf Ihrer Homepage. www.ingeborgspenisimgesicht.de Dankeschön. Pause. Nee, lass mal ruhig an hier. Dann können wir ruhig weiterreden hier. Scheiße. Ja. Penis. Ah, noch eine Wurst. Guck mal. Das war sein letztes Wort. Da trugen ihn die Englein vor. Sie können sie buchen unter www.leckmichamsack.net. Guck mal, meiner ist viel länger als deiner. Ja, sei doch froh. Wo willst du denn hin? Sagte die Jungfrau zu meinen Hosen. Nee. Nee. Nee. Nee. Ja. Nee. Ja. Schätzelei. Melonen und Senf. Melodien für Melonen. Melodien für Melonen. Senf auf die Honigmelonen. Wir sind eben schon gescheitert. Wir wollten ja Jeopardy die ein bisschen spielen und sowas. Dann sind an der 200 Euro. Ja, Frage gescheitert. 500. Nennen Sie einen bekannten Kölner. Alkoholiker. Ja, bekannten Kölner, da hört es schon Alkoholiker. Auf. Alkoholiker. Kölner. Jürgen Milzki. Beides. Ja, jetzt, wo du sagst. Zisch aus Bärscheim. Nee, Jürgen Milzki. Jürgen Milzki. Ist er denn aus Köln? Warum ist eigentlich der Senf auf dem Tisch? Wir dürfen warum eigentlich. Du einen, wir dürfen nicht. Hallo! Thema hatten wir gerade vorbei. Kinder! Für dich. Oh, nee. Mit dem Dreck. Voll Tisch voll gemischt. Hätten doch die Gastgeber gar nicht gemerkt. Ach, die Gastgeber? Zebra! Oh, das kenne ich, das kenne ich. Ich mag ja gerne Senf mit Ketchup vermischt. Das ist vielleicht was Interessantes. Echt? Magst du das auch? Nein, das mag ich nicht. Oh mein Gott. Ach, ihr habt sogar Servietten. Servietten, mein Traum, bitte. Schatz, darf ich abwischen, wie immer? Ja. Jetzt kommt... Tupfen bitte, tupfen, nicht reiben. Schokoline. Für dich. Schokoline, wischt ab. Hör mal, wer Potatoes möchte, nimmt sich Potatoes, ne? Ja, nee, also, und wer hier... Penis. Möchte, der nimmt sich halt Penis. Nicht wahr? Ingeborg? Borch. Von mir ist doch das. Du isst wie ein Schwein. Wo kommst du eigentlich rum, dass du Schweine siehst, die Krautsalat essen? Ibbenbüren. Ganz ehrlich. Nein, da warst du nicht. Ibbenbüren. Du hast mich you geboren. You traveled so far. Ibbenbüren. Ich komme aus der Heimat von der Tante hier. Una. Ingeborg, wo kommst du her? In Una. Una, Una, Una. Ich komme von hier weg. Was du hast Trüffel. Mhm. Ja. Da wo die Schweine sind. Mit dem Krautsalat. Wo der Hünk mit der Fürtbälle. Mhm. Entschuldigung. Sprech zu der Brüste. Der Hünk mit der Brust. Der Hünk mit der Brust. Ich möchte auch, was die Frau hatte, möchte ich auch haben. Was sagst du? Ich möchte auch das haben, was die Frau hatte. Die Brüste? Nein. Die habe ich schon. Und du isst wie ein Schwein. Was ist das denn, Geräusch? Hä? Was war das denn, Geräusch? Du wirst mich wissen. Ah! It was the Geräusch auf du isst so like ein Schwein. Haben. Wo man nur so Essensgeräusche, weiß man ja. Hört so... Jetzt! Jetzt! Ruhe, Freunde! Los geht's! Nee, war geil! Oh. Tut gut, wa? Das Brot ist viel zu leise. Ihr seid so betrunken. Ihr seid so betrunken. Weil soll A und M Punkt denken, wenn sie jetzt noch kommt? Ja. Wer? Wer? Gibt es andere Menschen auf dieser Welt? Ani Punkt, N Nagelpunkt. Hallo. Jetzt die Aufnahme versaut. Scheiße. Ja. Jetzt nicht. Du bist eine Drecksau. Wie Schwein. Du musst ja auch so Geräusche machen. Als Drecksau. Das gehört dazu. Ja. Was ist das jetzt wieder hingeschmissen? Wow! Könnt ihr nochmal Kirschlich heiraten und sie ist neben dir dann bei der Essen? Wann heiratet ihr eigentlich Kirschlich? Müsst ihr? Wir müssen nicht. Wir müssen gar nicht. Wir freuen uns. Wir müssen nicht. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Zu lange. Drei Jahre. 4 Jahre? 3. Zu lange. Gefühlte 10 für ihn. Zu lange. Ich hätte das gedacht. Aber das ist ja die Scheidung. Das ist eine Scheidungsparty. Wir machen einfach mal Scheidungsparty. Kirchlich allerdings. In der Kirche. Kirchliche Scheidung, ja. Ja, kirchliche Scheidung. Habt ihr schon Location? Mit Kirchen. Kirche. Kirche. Gertrudeskirche. Hauptsache weg von der alten. Ach du. Ich. Was Besseres wird dir in deinem Leben nicht mehr passieren? Doch. Außer die Ingeborg. Meine Ruhe. Liebe Hörer. Freunde des lustigen Podcasts. Einfach nur Freunde. Arschlöcher. Heiratet nie. Was haust du mich hier, Ingeborg? Wir wollten eigentlich nächstes Jahr. Ich habe heute Abend die Podcasterin Dichte von Düsseldorf verdoppelt. Ja. Ja. Ich glaube vorher nur 3. Heiratet nie. Hat keinen Sinn. Die Alte ist bekloppt, kostet und Heidengeld. Kann ja auch eine andere heiraten, hallo? Eben. Ach ja. Heiratet nie meine Frau. Die ist bekloppt. Und kostet und Heidengeld. Und sieht scheiße aus. Na was? Entschuldige, sag doch mal was. Die sieht aus wie 35, obwohl sie erst 32 ist. Aua! Ich werde gehauen! Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich ganz gerne eingreifen und sagen, es stimmt. Aber. Lass das mal so rumstehen, damit ich sehe, solange die Aufnahme läuft. Und nimm mir die Zitrone mal für dich. Das ist eine Limette. Von mir ist auch das. Du Banause. Ja, ehrlich. Banause? Ja. Ja. Hast du Melonen dabei? Nee. Habe ich nicht. Die hat Melonen dabei. Hat sie nicht. Du auch? Thema, aber gutes Thema, heiraten, Ehe, was sagt ihr dazu? Ich weiß, was du dazu sagst. Habe ich jetzt gerade... Toni sagt, never, ever, danke. No. Nein, danke. Ohne mich. Aber was sagt denn zum Beispiel Jacqueline dazu? Nein, danke. Nein, danke. Was sagt denn, okay, es reicht. Willst du noch mehr? Nee. Gar nicht. Nee, ich will auch keine Heirat mehr. Kann ich die nimmt lieber noch hier, lässt ihre Mini-Penisse abgeben. Die Harzen sind gut. Willst du die letzte Wurst noch haben? Willst du Kartoffel? Letzte Wurst, geht noch. Ja, wenn du sie noch hast, dann nehme ich sie noch. Kartoffel, das ist kleiner Ball. Schmeckt nicht wie Brot. Ja, ist halt zu dunkel geworden, aber ist in Ordnung. Ist durch. Ich schiebe Sorge zum Depp. Karsten, also Mini-Penis ist durch. Ja, ich hab zugemacht. Ja. Ich hab zugemacht, gibt nichts, gab vorher nicht zu sehen, gibt jetzt auch ihr Essen recht. Ich mag echt wie Brot. Lass gucken. Du hast Wurst getötet. Siehst du, ich werde nicht heiraten, wenn dabei kommt raus sowas. Ich werde dich auch nicht heiraten, wenn dabei rauskommt sowas. Sehr froh, ich verbarre das weg. Richtig, ist gut. Nein, nein. Egal, mit womit ist man verheiratet. Ist immer Wurst, Penis. Ich habe 2 Teller vor mir stehen. Ist nicht schlimm. Du bist unverheiratet, du hast 2 Teller, weil du bist fett. Woher rechts hat er recht? Nein, hat er nicht. Ist mir das gerade in die Nase gestiegen. Du! Aber du! Aber du! Aber du! Penis! Komm, ich stelle das hier runter. Das ist nur, weil du nicht willst, haben noch weitere Penis in der Hinsicht. Frank, Kartoffeln? Nein, das ist sehr trocken. Ich finde schon, dass du es mir zu allerletzt anbietest und mir einfach das darauf schmeißt. Das ist ja ein Zeichen von Liebe. Ich nehme lieber Brot, ist nicht so aber trocken. Nein, nein, wir wollten ja nicht heiraten. Ja. Jetzt schon. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie können sie buchen unter www. Sie gibt uns alles, doch sie nimmt auch viel zu viel. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Oh no. Schade um die Tränen in der Nacht. Hallo. Halt. Was singen wir noch? Felicita. Du bist Italiener, doch leider kein schöner O, Felicita. Du bist, weil mir das so still ist, dass ich so vorne bin. Felicità. Felicità, Lina, doch leider kein schöner O. Felicità. Felicità. Felicità. Na, na, na, na, na. Geht's weiter? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ich konnte tatsächlich meine Ukulele rausholen. Ja. Ich kann zwar nicht spielen. Ich zwar nicht spielen, aber ich kann die rausholen. Ja. Heißt das jetzt so, soll ich mal meine Ukulele rausholen? Ja. Soll ich mal meine Blockflöte rausholen, Baby? Nee. Könntest du mal... Nein, kann ich nicht. Oboe. Kannst du mal irgendwie so ein Blockflötenkonzert raus? Musst du sagen Oboe. Fagott. Warum? Weil das ist größer. Versteht gar nicht. Soll ich mein Saxophon rausholen? Entschuldigung. Halt mal Knick. Na eben. Knick ist blöd. Tut weh. Querflöte? Querflöte tut auch weh. Ah. Ey! Opa Gangnam Style. Mit op, Nummer. Op, op, op, op, op. Opa Gangnam Style. Oh, sollen wir heute Opa Gangnam Style Video drehen? Können wir machen. Da musst du durch fette Beine durchkrabbeln. Entschuldigung mal bitte, aber du nimmst da die Kartoffel bis quasi in deinen Rachen rein. Und während du redest, nimmst du sie wieder raus. Ist doch höflich. Ja eben. Das sieht aus. Sie spricht nicht mit vollem Mund. Das ist eine Geste, der im Gegensatz zu dir. Sie schlägt es nicht durch dein Gesicht. Sei doch mal dankbar. Nein. Beim nächsten Mal denke ich ja nur an dich, Baby. Wenn ich rein und raus hole. Aus deinem Mund? Ja, wo auch immer. Ist immer Sexualität denn hier? Wir schweifen ein bisschen ab. Ja. Wir waren bei der Ukulele. Welcher? Ja. Bei deiner? Nein. Mach die Hut auf und zeig deine Ukulele. Ich kann einen Akkord. Ich kann Anaconda. Ich wusste, dass das kommt mit Anaconda. Ich hab nur drauf gewartet. Und? War doch gut. Ich kann nicht schlafen gehen. Guck mal, die Brille. Passt zu dem Nagellack. Ja, natürlich. Und zu dem Ding. Richtig. Hast du einen Zufall? Das merkst du erst jetzt. Ja. Stunden später. Und hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das schön. Und zu dem Deckel von der Wasserflasche. Meine Güte. Das hat ja gepasst. Der Klink, was sagt ihr dazu? Ja. Ich hab schon mal die Kartoffel rausgenommen, ich mich verschluckt. Ich möchte nur ganz kurz sagen, das ist hier, Olga Nova ist wie ein Schwein. Olle Govna. Hallo. Die auch. Ein bisschen Journalismus. Investigation. Was geht's? Was Sie hören, ist im Hintergrund, wie Oleg Novna geht. Auf Toilette kotzen. Du musst nicht immer in den Grill steigen, bevor du auf Klo gehst. Rabimmel, rabammel, rabum. Der Carsten packt Grill weg. Sicher nicht kalt. Oleg Nova ist immer noch auf Klo und kurz auf. Er ist immer noch auf Grill. Ihr habt doch getrunken. Nein, haben wir nie. Aber Oleg Nova. Oleg Nova. Trinkt das Ganze. Von mir ist auch die. Es hat Bing gemacht. Ja, die Frau Steingruber. Wer? Die kommt auch noch? Nein, die Frage, was ich schon machen will, ob ich Promi Big Brother gucke. Natürlich. Steingruber. Ja, machen wir jetzt gleich, ne? Promi Big Brother gucken wir mal, ne? Ist das schon wieder so weit? Lass mal hier, ich mach jetzt mal ein Foto. Nee. Doch. Nee. Für die Frau Steingruber. Nee. Mach mal so. Ganz ehrlich, wenn ich aufstoße, riecht es ein bisschen wie Spiegeleier. Schreit! Findest du nicht auch? Ah! Ah, das Thema ist zu Ende. Ist das ekelhaft? Soll ich noch machen? Nee. Bitte nicht. Dann sage jetzt ja. Ich will. Oh, boah, ist das ekelhaft! Das war aufstoßen. Soll ich jetzt mal pupsen? Nicht? Ich bin hier in der Ecke eingeklemmt. Jetzt guck mal. Moment, ich ja, genau, mal dazwischen hier auseinander. Dann ist spiegelverkehrt. Ja, richtig. Das war sehr bürokratisch. So, hier, aber hier der Mann hier gegenüber muss auch noch. Der Mann hier gegenüber. Oh, hast du nicht ausgekotzt, Schnurzelchen? Ach, das hat schon wieder nicht funktioniert. Dann ist es mal schon wieder weg. Ah, mein Handy ist kaputt. Du hast immer drauf das Radio an. Ich muss nochmal ein Foto machen. Ja, komm. Ich rülps dich nochmal an. Warte, nein. Erst nochmal eben. Warte, du bist... Rolle Goffner. Ja, ist er. Man kann sich nicht in Worte fassen. Guck mal eben nach rechts. Wow. Wow. Jetzt muss ich nochmal drehen hier. Wo sind die jetzt hingegangen? Wie wer? Ja, du. Ich bin hier. Da noch Foto, warte. Hast du Melonen dabei? Nein, habe ich nicht. Hier beim Podcasten. Hast du den Oleg Goffner! Nicht drauf drücken. Mann, mach da. Hau dich doch nicht hin. Warum haust du dich? Lass doch es sein. Hau dich nicht. Warum machst du deine Haare unordentlich? Ja. So, mach das, hast du Parkinson oder so? Ey, Mädchen, pass auf! Weißt du? Mädchen! Pass auf, weißt du? Mädchen! Ich sage dir! Weißt du? Aufpassen! Fräulein! Ja. Jetzt guckt mal zwei ihr fröhlich in die Kamera. So wie früher im Ostblock. Zwei Freunde. Gott, ja. Hervorragend, danke. Ich schicke jetzt in Schweiz. Ja! Noch etwas vergessen. Die Schweizer warten schon lange. Warte, ein bisschen rauf und lächeln. Warte. Muss man richtig. Ich glaube, hat doch funktioniert. Okay. Ja. Mädchen! Auf was denn? Mädchen, jetzt konzentriere dich! Alkohol brauchen wir. Und Bild. Mädchen! Warte, müssen wir ernsthaft Bild machen. Hier, mit ist zu spät, ich habe schon hier geschickt, sexy Bild von Toni. Warte, pass auf, komm zum Schluss. Ja, Toni ist... Zeig mal. Ja. Oh, Baby. Buch mich, du Sau, CH. TV. Willst du ablenken? Was willst du? Ich mag an die Dose. Boah, ich darf nicht mehr lachen. Die Leute denken alle, wir sind bekloppt. Ja. Freunde, nicht Leute, Freunde. Three words after sex. Willst du ablecken? Was ist mit dem Wodka? Also alle. Wer will noch? Ja, du hast nicht. Machst du leer? Du hast nicht, du machst leer. Willst du auch ablecken? Er hat ihn in das Glas gespritzt. Ist er ein bisschen albern? Ja, nein. Niemals. Also, nee, lach nicht. Entschuldigung. Freunde. Liebe Podcast-Freunde. Kommen wir nun zu unserem literarischen Quartett. Um 20.51 Uhr. Ich habe ein Buch dabei, wollen wir das lesen? Nein, wir wollen es nicht lesen. Wer kann lesen? Die Frage ist, wer kennt Pippi Langstrumpf noch nicht? Wer kann noch lesen? 2 mal 3 macht 4, und 3 macht 9. Ich mache mir die Welt, wie mir gefällt. Ich hab ein Haus, ein wunderbuntes Haus, ein Mädchen und ein Pferd, die schauen bei mir zum Fest. Stolze! Sie können sie buchen unter www.buchmichdusau.tv. Richtig. Kommen wir nun zum wirklich literarischen. High five! Hey! Jetzt muss ich wirklich so eine Seite machen, ne? Hallo. Ja, musst du. Ihr beide, Fresse. Ne? Mach mal auf. Wenn der Kuchen spricht, dann halten die Krümel die Fresse. Oder wie heißt ich das? Wollte jetzt hier was von Goethe vorlesen. Ach, ja, los. Aber wenn du meinst, du müsstest hier Pippi Langstrumpf Lieder singen. Du hast gerade gefragt, wer kennt denn noch Pippi Langstrumpf? Ja, ich habe gefragt. Doch initiiert. Ja, da hätte aber ja gereicht. Nein, pass mal auf. Doch. Die Nagel. Die Steuer. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, klingelingeling, Goethe, das ist Goethe. Eier. Nein, das ist Goethe, das ist Goethe. Es gibt die allerdicksten Dotter, die man jemals sah. Ja, unsere Eier, die sind Güteklasse A. Das kennt die Ingeborg auch vom Markt. Das schreit sie jeden Mittwoch, wenn sie ihre Melonen präsentiert und dabei Eier verkauft. Küste. Am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten am Land. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Oh, ein Pferd auf dem Flur. Das ist so niedlich. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Istanbul, Istanbul. Wir packen lecker. In Peru, in Peru, in den Anden. Fliegt der Kuh, kann ich landen. Ich glaube, unsere Nachbarn sind froh, dass die Terrasse zugeteert wird. Die wollten es doch auch. Ja, DVD-Armband. 10 nackte Friseusen. Immer Bier holen, Bier holen. Ich will 10 nackte Friseusen. Oh, oh, Finger in Popo, Mexiko. Finger in Popo. Nee, geh mal Bier holen, Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier. Und du bist wieder schön. Was hast du Holz vor der Hütte, Brigitte? Sag bitte. Brigitte, dieses Holz, das braucht man nicht für den Kamin. Und nicht Melonenholz. Ingeborg. Melonen sind nicht aus Holz. Ingeborg. Ingeborg. Heißt du eigentlich Brigitte? Ja. Von hinten, von Blondine. Von vorne, Ruine. Weiter weiß ich nicht. Weiter weiß ich nicht. Ganz also ich bin... Liebe Freunde, hier ist der Ton. Ich möchte noch mal hier mit der Radiomoderatorenstimme etwas Eindruck hinterlassen. Auf die Leiter. Meinst du, der schafft das? Ja. Nein. Finger weg. Ich wollte das Mikrofon. Du bist raus. Auf die stille Terrasse. Auf die stillen Keller, in den stillen Keller. Zu den Kindern. Bevor ich in den Keller gehe. Mit du da! Im Radio! Deine Taschenlampe brennt, schreib ich, lieb dich in den Himmel. Ich brauche ein Bier. Holt mich hier raus! Wenn Sie das jetzt hören, kommt schon viel zu spät. Ist er schon tot? Ja. Trinkt er schon wieder? Hallo, hier ist Aktenzeichen XY. Sie werden wissen, Toni dass tot. Jemand, der Schwippschwapp-Limonade getrunken hat, mich entführt hat. Bitte kommen Sie umgehend dahin, wo Sie denken, dass Schwibschwab-Limonade getrunken wird. Und befreien Sie mich. Und befreien Sie mich. Bevor irgendwelche Pilzsammler kommen. Es könnte sein, dass Pilzsammler vor Ihnen da sind. Und meine nackte Leiche entdecken. Ich kann kein Schwibschwab mehr sehen. Und ich würde mich über ein Bier freuen. Vielen Dank. Ihr Schwippschwapp, Toni. Du hast doch hier noch ein bisschen Plörre in deinem Bier. Auf ein Bier, Freund. Du wirst schon wieder... Das ist nicht live, ne? Ist live. Nein. Na. Nee, was hatten wir eben? Live. Ist Schneckenradio. Schnecke war langsam, weißt du? Ist langsam. Schnecke war langsam. Nicht so schnell wie normale Radio. Ist Schnecke. Und wie war nochmal deine Seite? www.buchmichdusau.tv. Ja. Oder www.dicketitten habe ich auch. .de.com.melonen.net.de. Nett. Das stimmt doch. Ja, sehr nett sind die auch. Dicke Melonen habe ich nett. Der haut nicht schon wieder. Auf die Melonen. Aufs Fett haut der. Auf die Melonen. Ja, das Fett hier und das. Nett, jetzt ist gut. Schnupfen ist doch nicht fett. Das ist doch alles hier. Zum Liebhaben! Zum Liebhaben! Zum Liebhaben! Ja. Paar Gramm mehr! Der rückst immer in deine Richtung. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Warum hältst du dir die Nase zu, Schätzelein? Das riecht nicht besser. Da riecht es nicht besser. Das ist Natur. Aber wenn das der Duft der Liebe ist, dann bleibt mir immer Single. Scheiße. Freunde, jetzt wisst ihr, Ingeborg ist mit ihren Melonen noch immer noch zu haben. Ja. Bucht sie Ingeborg unter dicke Melonen, aber leider kein Herz für Toni. Richtig. Nett. Schicken Sie uns eine E-Mail an. www.habeschnitt.de Duft der Liebe. Zeig doch mal die Möpse, die würden mich interessieren. Ich stehe total auf Möpse und am liebsten hätte ich 10. Freunde, so nicht. Jetzt reicht's aber. Hab ich dich angespuckt? Ins Gesicht. Ah, ins Gesicht. Entschuldigung, ich hab die Dings da ins Gesicht gespritzt. Oh. Ah, Telefon! Das muss viel leise sein. So, hört uns ein. Komm, lass mich mal rangehen. Nein, sind das die Nachbarn, die sich schon beschweren? Nein, es ist M. Die kennen wir nicht. M. Da will sie auch beschweren. Ich geh mal ran. Nein! Nein. Das Lied ist gerade so schön. Ja, aber hier könnte noch mal die russische Großpol. Einmarschmusik. Oder. Nicht einschlafen. Nein, ich schlaf nicht. Bei dem Geruch kann man gar nicht schlafen. Ja, eben. Bei dem Geruch soll ich nicht nochmal anrutschen? Nein, bitte nicht. Ich verzichte liebend gerne drauf, auf diese Erfahrung. Bereits zum dritten Mal. Soll ich dich nochmal anrutschen? Nee. Jetzt nochmal? Nee, auch jetzt nicht. Vielleicht jetzt? Nee. Ja, wir können dich für eine RTL 2 Reportage anrutschen. Ja, RTL 3. Ja, Freunde, ich mache dir auch noch RTL 3. Das ist sicher. 5. RTL 666. Eine Wurst. Eine Wurst. Eine heiße Wurst. Eine heiße Wurst. Ich hab mein Gemüse ganz vergessen. Hast du die voll gekleckert oder ist das Design von deinem T-Shirt? Nee, das ist, was du gerade darüber gespuckt hast. Wie du es gerade aufs Brot gespuckt hast. Echt? Ja. Bist du noch hoch? Nee. Breche das Brot und verteile es unter den anderen. Es gibt Witze, die werden niemals alt. Nein, das aber ist wir schon. Haben heute Abend schon irgendwie zwei alte Witze erzählt. Den mit dem, zwei schon? Der mit dem Dortmunder, dem Kölner und dem Düsseldorfer und dem Bier. Der war groß. Da haben wir gerne nochmal gelacht. Ja. Ja, das war alles sehr, sehr lustig. Und die Tati lutscht am Busen von die anderen Mann da. Da ist ja nicht so gut gesehen. Ja. Was ist mit der jetzt Frau A.N.? Das geht wie ist aber sie denn? Gar nicht. Hat sich nicht gemeldet. Ja, soll ich die nochmal anrufen? Geht keiner ran, das ist ja gleich die Klingelton. Auf mich hört die. Ja! Natürlich, wie alle Frauen auf dieser Welt. Natürlich. Ich bin der Toni. Der Toni. Der Toni. Nicht zu wechseln mit der Gabi. Und der Toni hat eine lila, eine purpurne Natürlich. Handyhülle. Ja. Du müsstest mal mein Tablet sehen, das hat dieselbe Farbe. Das hat dieselbe Farbe? Ja. Wahnsinn! Weil Purpur ja eigentlich mal die Farbe der Monarchen war, ne? Und der sexuell irgendwie für dich steckt. Purpur ist die Haselnuss. Purpur bin auch ich. Purpur soll mein Mann sein. Mach doch mal was klar hier mit der Frau A.N. Wie langsam Tastaturst du denn? Tastaturst? Tippen heißt das, ne? Tippen ist für eine Tastatur. Da muss man mit Ruhe und Geduld und... Geruhe und Geduld? Ja. Man will ja auch nicht die falsche Nummer anwählen. Nee, die haben wir gestern da dran. Ja, guck mal. Ja, ach, schade. Passe. Ja, aber nur auf dem E-Plus-Netz. Wir haben das zulässige Gesamtgewicht überschritten. Ach ne, das war im Aufzug. Das war was anderes. Ja. Okay, pass auf. Jetzt topp ich das. Nicht gucken. Bitte werfen Sie eine Mütze ein. Bitte werfen Sie noch eine Mütze ein. Bitte geben Sie ein Gewicht ein. Bitte geben Sie ein richtiges Gewicht ein. Kleingehirn an Großhirn. Kleingehirn an Großhirn. Du kennst es nicht. Das war Harpe Kerkeling. Ich weiß. Ja, ja. Ich habe auch gerade Otto schon gemacht. Ich war schon wieder weiter. Ich war im nächsten Tunnel. Hallo. Hallo. Nein. Das kennst du nicht, weißt du? Komm. Weißt du, hier. Komm, Bitch Pussy. Bitch Pussy. Kommst mal auf, ja, du Senfspritzer. Pass auf. Ich spuck dich nochmal an, wenn ich möchte. Wenn ich möchte. Aber nur wenn aber ich nur dann. Aber nur dann, ja. Nicht freilich. Also aus Versehen machst du das nicht, ne? Das kostet im Studio richtig Geld. Zeig deine Melons. Nein, zeig ich nicht. Ja, dann spuck ich. Nein. Echt doch? Nein. Oh, er hat einen Amt. Ah. Penis. No, du hast Penis gesagt. Ein Freizeichen. Ist das der Pizza-Service? Ja. Das ist die Ebene bei Mittelton-Nummer, die ich anrufen soll. Sexy, sexy lover. Tell me there's no other. Tell me there's no other. I wäre gerübst. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. So, ich bin allein. Neue Text, oh, wie interessant. Ich habe immer neue Text. So, ich bin ja, allein. Guilty feet, got no rhythm, sage ich dir. Beweg deinen Arsch, verdammt nochmal hier hin! Wir warten alle auf dich! Sieh zu, dass du herkommst! Bis dann, ciao. Hab dich lieb. I love you. Ruf mal in den Mailbox-Nachricht, die wird sie verstehen. Okay, wenn sie sich übermorgen abhört. Ja. In der Schweiz. Ja. Wen habe ich überhaupt angerufen? Wer ist diese Mutter? Wer kommt jetzt gleich? Mutter? Wer ist diese Schwiegermutter? Das Schwiegermonster. Mutter. Mutter, Bilderrahmen, Mutter, Mutter. Mutter Costa. Du weißt schon, wer meine Schwiegermutter ist. Was? Das Schwiegermonster. Hasi. Na, ich weiß nicht, wer deine Schwiegermutter ist. Aber ich schätze mal, dass die Mutter von Jacqueline ist. Nein. Eben nicht. Das ist der das ganze Witz. Das ist der springende Punkt. Und ich weiß nicht. Warum weiß ich nicht? Es ist Ewald. Nein, Ewald möchte nicht bei Facebook sein. Hallo! Ist nicht bei Facebook. Host. Ist okay. Das ist gut. Host. Ewald. Host. Ewald. Nee, das ist nochmal Hase. Hase. Hase. Hase. Hase. Hase. Ich weiß, du bist nicht mehr allein. Und schuld war doch nur. Mit wem haben wir denn gerade? Ach, das war deine Mutter, ne? Ja, aber leider. Ich werde ja noch. Erinnert mich nicht dran. Wieso? Weil es meine Mutter war. Ja, das war los. Deine Mutter! Eben im Satz zu jeder Fun-Typ. Aber ganz ehrlich, mein Vater ist leider nicht mehr so lustig. Meine Mutter freut sich total darüber, wenn man sie so mitnimmt. Ja. Da ist sie total happy drüber. Das war super. Wann war das denn? Vor zwei Jahren. Letztes Jahr muss das gewesen sein. Ja, letztes Jahr. Da war ich auch nie operiert. Da lag ich tot. Da hast du aber irgendwo, hast du Aua oder so. Da war er in München einfach, nur weil er sich keinen Urlaub genommen hat. Dieses Jahr hatte er Knie. Das Jahr davor. Entschuldigung, aber ich hatte auch schon beide Knie am Karneval kaputt und bin auf Krücken, ja? Der ist immer irgendwie zu Karneval krank. Das Schönste war ja Notaufnahme zu Karneval, 11.11. Ja. Blinddarm. Was mit dir? Simuliert. Ja, ach, simuliert am Blinddarm. Hast du sogar extra noch operieren lassen, damit er nicht mehr Karneval feiern muss. Ja. Wie Spaß. Nee, aber schön, dass du meine Mutter mitgenommen hast. Sie hat sich auch total an dich erinnert. Nee. Doch. Doch, wirklich. Quatsch. Doch. Echt? Ja. Ihr kleiner Zeh gebrochen, das die mit den roten, ich weiß nicht, hat sie rote Haare gehabt oder sowas? Ja, bei mir hatte ich rote Haare. Ja, die mit den roten Haaren, die hat gesagt, ich soll dich ganz lieb grüßen und so und so und so weiter. Mhm. Die konnte sich voll an mich erinnern. Ja, cool. Na, ja, voll? Ja. Voll! Ich war voll! Ja, kenn ich, voll. Ich war ja dabei. Aber. Ja. Ich hab dann nur gesagt, ja, das ist die Sina, die ist. Ich muss mich voll. Jetzt outen. Hallo. Ich hasse Karneval. Du lernst es nicht. Was? Ah, die Ingeborg. Entschuldigung. Bosch. Bosch. Ich hasse Karneval. Was? Ja, ich hasse Karneval. Was? Ja, wir hassen dich auch, aber egal. Karneval mag dich auch nicht besonders. So. Ja, nach letztem Jahr. Was war letztes Jahr? Hast du Melone? Weißt du, das nicht mehr? Du warst im Tunnel. Ich weiß, was ich letztes Jahr Karneval gemacht habe. Ich weiß, was du letztes Jahr Karneval gemacht hast. Ich nicht immer an mit Kacka. Letztes Jahr Karneval war bei Schüttorf. Schöte, Schöte, Schöte, Schöte. Auf jeden Fall, ich hasse Verkleiden. Außer Verkleiden. Stopp, halt mal die Fresse. Außer Verkleiden ist doch nichts daran gut. Musik, betrinken. Scheiße. Alkohol, hallo. Leute. Alkohol. Unlustig. Unlustig. Scheiße. Nein, Moment. Aber Alkohol habe ich immer. Oder also um 11 Uhr öffentlich getrunken sein. Ganz ehrlich, ja. Wenn du um 11.11 Uhr mit scheiß Leuten zusammen bist, die kein Alkohol mögen, ja, dann hast du was falsch gemacht. Ich mag Alkohol, ich bin nur mit mir alleine. Das ist richtig. Aber ganz ehrlich, wenn du um 11.11 Uhr mit Leuten zusammenbringst, bist du, welche sagen, dass Alkohol scheiße ist, dann hast du gemacht Fehler. Ich hasse Karneval. Vor allem, da kommen die ganzen Unlustigen aus allen Ecken, ziehen sich ein Hütchen auf und sagen, hey, Karneval, ich bin lustig. Ist doch scheiße. Ganz ehrlich, so scheiße wie du aussahst vor 4 Jahren, da muss ich sagen, das war. Entschuldige auch mal bitte, ist Frau immer hübsch? Nein, sie nicht. Ich sah so scheiße aus wie ein Vulkan. Ich war so heiß daran. Und du denkst immer noch nachts daran, wie ich scheiße in meinem wunderschönen. Dance a samba with me. Samba all the night. Dance a samba with me. Cause December makes us happy. Dance December with me. Cause December makes us happy. Du bist so krass wie ein Vulkan. Und die Melonen erinnern mich daran. Also, du wirst heute durch diese fetten Beine kriechen. Wer kennt sie nicht, die Vulkanmelonen? Ja. Ja. Vulkanmelonen. Vulkanmelonen. Live long and prosper. Ja, live long and prosper. Yes. Vor 4 Jahren war ich wunderschön. Ich war wunderschön. Nein, warst du nicht. Doch, ich war wunderschön. Du warst Beach Pussy. Bestes Kostüm war immer noch er mit Klöten Klaus. Interpretiert. Ja. Hab ich nicht gesehen. Ja, warst du. Nee. Hattest du Auer, Wehwehchen oder so? Wehwehchen? Wehwehchen. War ich im Krankenhaus wegen OP? Ja, es interessiert keinen Sau. Ja. Bist du Mann oder Mürbchen? Mürbchen. Ja, absolut. Auch mit Rosinen. Einfach verschrumpelt. So, das ist jetzt Payback, Bitch. Hast du Melonen dabei? Welche sind auch verschrumpelt und sehen aus wie Rosinen jetzt noch? Nein, hast du. Hast du immer noch? Weil du hast nicht Holz vor Hütte. Hallo, Nachbär. Die machen schon die Folge. Nachbär, hallo. Hallo. Hallo, Nachbär. Hallo. Lassen Sie sich auf. Hallo, Nachbär. Jetzt kannst du wieder aufmachen. Ist Single und ist attraktiver Mann, ich konnte nicht der. Nein, ist attraktiver Mann, ist genau wie du. Musst du hüpfen drüber. Frau mit dicker Melone? Das erste Mal, als wir jemanden gesehen haben, wir dachten, die Wohnung ist frei. Ja, immer hinter Gebüsch. Ei, diese Wohnung, die ist frei. Ist immer hinter Gebüsch. Ich Puppe hier vom Kunstmuseum. Gib mir her. Nehmen wir noch auf? Weiß ich, solange Batterie da ist, nehmen wir auf. Ja. Ja, nehmen wir noch auf. Mach mir nichts kaputt. Mach ich kaputt. Mein lieber Freund. Nee. So, wir zeigen jetzt, wo Frank Auer hatte. Nein. Ja. Falsche Hand, Moment. Falsche Hand. So. Meine Güte, gerade mal 80 Jahre vorbei und schon das Kernwissen vergessen. Ach, Spiel vergessen. Scheiße. Tunte, was machst du denn da? Tunte. Nein, ich will eigentlich machen Michael Jackson Figur von Thriller. Ich dachte Penis. Der hat keinen Penis, ist Kunstfigur. So. Und Penis. So. Und so bleibt er jetzt stehen. Chucky. Kleiner Hype. Bum. Naja, warte mal, musst du das hier machen, so blöd. Was hast du denn so schwer? Sagte die Jungfrau zu Matrosen. Oh. Bist du schon fertig? Atemlos. Durch die Nacht. So geht das. Ah, habe ich gerade. Soll ich mal pushen? Nein, bitte nicht. Dann atmen die auch schwer durch die Nacht. Bitte nicht. Bitte nicht. Eins. Nein. Zwei. Nein. Gut. Zufahr in München steht. Nee. Ja, genau. Ach, du musst auch mehr mal treiben hier, ne? Ja. Das können wir alles rausschneiden. Schreib schön. Wir können Frank rausschneiden. Nein, bitte. Toni. Toni. Toni. Ich schneide Toni raus. Es wird ein 5-Minuten-Podcast. Ja, ehrlich. Hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Tonis Second World. Sexy World. Second World. Shut your mouth, bitch pussy. Hallo? Bitch pussy. Bitch pussy, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Shut it up, just shut up, shut up. Oh no, no, please don't, no. Der Soundtrack deines Lebens. Oh, ich hab dein WhatsApp. Ist nicht wahr, du? Nein, ich war Andrea. Oh. Hört sie uns aus der Nachbarschaft? Lohnt sich das Anziehen? Nein. Nein. Komm, nein. Komm, nackig, du Sau. Ja. Oh! Mach auf Lautsprecher. Na, kleine Bitch-Pussy, wo bist du? Ja, aber hallo, mach mal auf Lautsprecher. Ja, wir laufen dazu. Bevor, ich soll dich auf Lautsprecher machen, warte mal ganz kurz. Mach die Bitch an. So. Mach die Bitch an. Mach die Bitch. Wir haben die Bitch schon angemacht. Okay, sorry. Soll ich noch Getränke mitbringen? Ja, Wodka und Ginger Ale. Wodka und Ginger Ale. Nirgendwo her. Das ist ja nicht unser Problem, oder? Ja, eben. Weißt du, wärst du mal ein bisschen früher gekommen. Weißt du, wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst alles kaputt, das schwöre ich dir. Bist herzlich eingeladen. Auch, ja. Warte, wo ist der Grill? Wo ist der Grill? Ich hab mich verliebt. komm vorbei, bring Alkohol mit. Thema Ende. Wir haben genug Alkohol. Bis gleich. Trink vorher, sonst erträgst du es nicht. Ciao. Ja, trink vorher, sonst erträgst du es nicht. So, Jacqueline. Soll Andrea was mit tun? Tu mich auch. Soll Andrea was mit tun? Who the fuck ist Andrea und warum soll sie was mit tun? Dies war eine Produktion von schneckenradio.de. Anytime. Babuschka, Babuschka, Babuschka, Babuschka. Wollt ihr anstoßen, noch eine Flasche haben? Ich wollte nur eine Tonstörung machen. Mach mal besser wieder auf hier. Fuck your face! Fuck your face? Guck mal, das kann doch nicht dein Ernst. Und fass mich nicht an. Nicht am Fettring. Nicht am Fettring. Wo sonst? Du hast doch nichts. Du hast doch sonst nichts. Ja, sieht aus. Warum hast du... Kannst du nicht mal einen Malkorb für den mitbringen oder so beim PC? Nee, das schafft er nicht. Wenn ich wüsste, dass der so ist, wenn der getrunken hat, würde ich ihm nur noch jeber Pfann geben. Ehrlich. Freunde, hier. Was hier? Ich bin froh, dass ich mal Pause habe. Bist du nämlich nochmal dran? Oh, das ist schrecklich. Freunde, danke. Soll ich nochmal rülpsen? Dann sagte die Jungfrau zu der Frau. Warte bloß. Durch die Nacht. Wie hab ich die Ingeborg geklappt? Das ist ein bisschen eklig. Da ist nichts zu dieser Knopf. Wo ist denn der Grill? Ja, man weiß es nicht. Der Grill ist raus. Ich gucke immer mal auf Verdacht. Vielleicht sehe ich schon was. Hey, du Wurst! So was hatte ich eigentlich in meiner Hose vermutet. Na. Scheiße, das ist heiß. Boah, das glüht ja. Willst du mal die Wurst im Mund nehmen? Ich hab doch getrunken. Nein, haben wir nicht. Das ist eine fiese Unterstellung, ist das. Lebensfreude pur. Ja, wir sind einfach gut drauf. Willst du meine Wurst im Mund nehmen? Ich hab mir so einen halben Gemüsesalat im Glas, ne, aber nicht zu trinken. Spuck ruhig rein. Darf nicht so viel an der Gurke saugen, sag ich immer. Scheiße, ja, was ich sage, es klingt immer nach Porno, oder? Ja, es klingt immer nach... Ach, die Scheiße. Wer? Ja, der ist ja auch ein Mann. Da war ja Gurke drin. Was war da ja drin? Gurke. Gurke. Ach so. Half. Guck mal, der wollte noch nicht mal den letzten Wodka teilen, weißt du, das ist so... Wir haben noch mehr. Ich weiß. Das schmeckt anders. Aber nicht für den Hunden. Du bist so ein Egoist. Die ganze Welt dreht sich um mich. Denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist. Bin ich ein Egoist. Ich hab Wurst im Mund. Du musst schlucken, du musst einfach schlucken. Du bist ein Wurst, du isst, ja? Die Wurst, die mir am nächsten ist. Machst du da? Oh, absolut. Oh. Absolut in dieser Glas jetzt. Es ist schwarz, es ist Wodka. Absolut in der Glas. Ist das schwarzer Wodka? Nein. Ist ja auch flüssig schwarz. Das ist Finnisch, aber es staubt doch nicht. Warum gibst du den erst in das Glas und dann... Damit das 2 Cl sind. Damit kennt Leute, jemand, kennt jemand noch Benny Hill? Werden. Ja, klar. Kennt jemand... Kennst du das B-Team von Benny Hill? Ja. Ah, ein Traum. Die mit den drei Engeln? Mhm. Da haben wir das A-Team nachgemacht. Ja, ich kenne nur die drei Engel für Charlie, also wie die das nachmachen. Auf jeden Fall, es gibt einen Sketch, wo er sagt, 2 Finger breit, den Squatch, ne? Und eigentlich ist das ja so, dann macht er ja den hier. Ja. So ist das ganze Glas. Die Nummer hatten wir in einem Club auf Fuerteventura. Ja. Two Fingers und dann war es Two Fingers. Irgendwann Two Fingers. Es wurde immer mehr. Bis der dann halt und der arme Animateur, der das gemacht hat, hatte dann eine Whiskyflasche in der Hand. Und die haben ihm mal statt Tee in die Flasche ein bisschen reingeschüttet an seinem letzten Abend. Und er hat geguckt und setzte den ersten Stuck an und sagte, okay, er hat die ganze Whisky-Flasche leer gesoffen. Ja. Wenn du immer eine Rhabarber? Ja, haben wir Rhabarber hier? Ah, noch. Wir haben keine Rhabarber, wir haben Grün. Mit jemandem Grün? Guantanamera. Grün? Guadira, Guantanamera. Ingeborg, ich bin grün? Nee. Du bist doch so grün. Nee. Guantanamera. Ist auch ein grün. Was ist denn ein grüner? Ist das Waldmeister oder was? Nee. Grüner ist, wenn ich meine Nase schnäufe. Ja, diese. Nee. Ja. Was ist ein grüner? Was ist das? Jurassic Park oder was? Weißt du, so. Ach, Sina. Joshua Fischer. Ach, Frank. Ach, Sina. Ach, Frank. Das Thema hatten wir doch vor 10 Jahren schon. Ach, voll, Fragen. Hast du voll ausgeschlagen, hast du das gesehen? Das ich habe in die Richtung. Ja, das ist ja egal. Bei dir ist aber gerade auch. Das riecht nach. Bei mir ist es voll los ausgeschlagen. Kann doch gar nicht sagen, dass bei mir voll ausgeschlagen ist. Nach saurer Scheiße. saure Scheiße. Delikatesse. Mein wie Gott. Saure, wir sinken im Niveau. Gemütlich. Sekündlich. Unsere Podcast. Es singt für Sie heute Abend. Das ist richtig. Freunde, Prost. Danke. Prost. Prost, meine Freunde hier. Stößchen. Stößchen. Ihr mich auch, ihr Pussy-Lutscher. Eigentlich sind wir hier zu zweit, nach wie vor. Gurke-Lutscher. Der Gurke-Lutscher und ich. Der Pussy-Lutscher und you. Weg den Pussy-Lutscher und dir. Ja. Ja. Soll ich dich nochmal anrübst? Nein, bitte! Oder geht es so? In your face. Ja, nee, nix in my face. Mach mal hier. Two time. Patch, patch. Patch, patch, patch, patch, patch. Two time. Da, da, da, da. One time. Two times. Ich möchte da zu dem Single-Mann da drüben. Es war kein Single-Mann, die haben ein Kind. Ach so. Willst du die haben? Die hat Melonen. Das Kind. Die sich lohnen. Ja. Das Kind wird satt. Ja. Richtig satt. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht seid ihr down? Bass, Bass. Das Kind wird satt. Satt, richtig satt. Satt. Wir take können, it down. Ja, wir könnten aber eigentlich mal hier gleich. Ich hab hier, nee, wie heißen Sie? Draußen. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Bam, bam. Bam, bam. Du schmeißt eine Party wie nett von dir. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi, Demi. Yippie, yippie, yeah, Cavallo, Dremi, Demi. Das sind deine Freunde. Ich kannte die vor Annie und die Hörner nicht. Das war ganz schön. Dann geh doch. Hau ab, geh du. Doch du zu Scheiße. Hause, du alte Scheiße. Geh doch zu Hause. So riechst du auch. Wie alte Scheiße. Nein, nein, bitte nicht. Wie saure Scheiße. Ja. Saure alte Scheiße. Was macht der da? Blumen. Blumen? Der macht da Blumen. Was machst du da? Carsten, das sieht scheiße aus. Schön in den Müll rein. Flavored Müll. Sehr schön, das ist so schön. Das ist so schön. So schön. Wenn Frau so schön. Wo kommt mit dem schön Müll? Bei den Zeiten. Brennend heißer Wüstensand. Schön bei den Zeiten. Fern. So fern dem Heimatland. Ihr könnt sie buchen unter www.buckmichduarsch. Na endlich. Erlösung. Für wen? Für mich. Das ist ein Nightmare gemacht. Und da so fällt, dass du noch drauf reinfällst. Did you touch her melons? Ja, ja. Nee, Aber der hat mir auch voll. Aber mein Nase schon ein blutig geschlagen. Zum Glück hast du noch die Nase. Ja. Ich hab deine Nase. Guck mal, ich hab deine Nase. Ich habe deinen Geschmack. Das hätte ich auch nicht angefasst, aber egal. Danny Craig. Mit zwei Flaschen Bier, ja super. Oh. Danny Crane! Das sind die besten Gäste, die mit zwei Flaschen Bier kommen. Ja. Danny Crane! Hast du ein Panel mal fallen oder was? Hallo, Danny Crane. Danny Crane. Danny Crane. Das sind doch Umstände. Was ist hier? Abo. Ist das alkoholfrei? Das muss gekommen. Nee, hau ab jetzt. Das kommt doch auf. Krembecher! Krembecher, Fahr! Krembecher! Danny Crane. Danny Crane. Dein Freund, Peter Maffay. Ginger Ale! Danny Crane. Und Bier. Bier. Ja, Ginger Ale und Bier. Das muss auch mit Wodka und mit... Nee. Hi, I'm Danny Crane. Oh, nee. Gute was ist das denn jetzt für eine Billigflüge? Der gute Yelzi. Wir machen einen Podcast, deswegen heißt du A. N. Es gab nur sonst... A. M. Ist jetzt auch in sein Haus. Oder Puccino. No, only looky looky, no touchy touchy. Weißt du, wie in Thailand? Ist schon wieder soweit. Und neben mir ist Melon Swan. Foxy Cleopatra. Melon Swan. Ja. Ja. Melon Swan. Liebe Freunde, ich danke euch für diesen wunderschönen Abend. Ich glaube, es ist Zeit. Es ist jetzt an der Zeit, mal privat. Privat und persönlich zu werden. Hallo, ich bin Danny Crane und. Und das ganze Mikro ist jetzt. Ich bin Peter Maffay. Das Mikro ist jetzt voll gespuckt und ich würde sagen. Ich bin Danny Crane. Ich danke euch allen für Danny Crane und Ingeborg. Ich bin Danny Crane. Lass das Mikro offen. Ingeborg und Jacqueline. Jacqueline, ich danke euch allen. Es war sehr schön. Ich bin Danny Crane. Wiederhören. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.